Miau, Leute. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind jetzt bei der vorletzten Folge angekommen. Und für diese Folge müssen wir uns alle nochmal sehr zusammenreißen. Genau, Luna. Richtig, das hast du gut erkannt. Luna wird in dieser Folge sehr viel anwesend sein. Ja. Ihr bekommt quasi den Katzen-Content, der im letzten Video gefehlt hat. Dieser Part beinhaltet sowohl die in Klammern schmerzhafte Entjungferung Tinas, als auch eine versuchte Vergewaltigung durch einen Hausangestellten. Ich habe den entsprechenden Part rechtzeitig mit einer Triggerwarnung versehen, für alle, denen das nicht so gut tut, anzuhören. Ihr findet aber auch unten in der Videobeschreibung eine Notiz, wann es mit diesem Part losgeht und ab wann ihr dann weiterhören könnt. Nachdem das letzte Kapitel ja so wunderbar geendet hat und er jetzt mit dem Fucken von Tinas Eltern fertig ist, geht es jetzt weiter mit Kapital 16. Und ich habe Rum am Start. Könnte bitter nötig werden, denn das wird bestimmt belastend. Nun, also, Kapital 16. Seelenverbundenheit. Rainer sitzt noch bei Carsten und Caroline an der Bettkante und atmet schwer. Und Caroline sitzt hinter Rainer. Sie kniete und hatte ihre Beine links und rechts neben ihn. Bitte was? Wie soll das denn gehen? Bei den vielen Ersatzärschen und Rainers Umfang und also, egal. Sie drückt sich sanft an ihn und streichelt und küsst ihn. Ja, küste. Gut. Und fragt ihn dann, ob es ihm gefallen hat. Ich dachte, das wäre an dem ganzen Sperma-Gespritze irgendwie klar geworden, aber hey. Naja, dann sagt sie halt, du solltest langsam zu ihr. Und sie machen sich dann sauber und... Luna ist wieder da. Hallo, Luna. Ja, ich weiß. Ja, es kommen wieder verstörende Dinge. Das tut mir leid, aber ich kann dieses Buch auch nicht besser zaubern. Sie machen sich sauber mit Feuchttüchern und ziehen sich an. Sie sah ihn an und sagte, vergiss nicht, wen du sie nimmst, dass sie schwanger werden kann. Freut mich, dass wir nochmal Sexualkundeunterricht haben auf die Schnelle. Ja, er nickt dann, fügte aber hinzu, ich wünsche mir Kinder. Sie lächelte und sagte, das dachte ich mir schon, aber du bist noch so jung. Und sie auch, fügte er trocken hinzu. Als wisse sie, was er sagen wollte, sagte sie, wen du es machst, solltest du dir sicher sein. Er nickte, ich weiß, ich werde sie vorher fragen, keine Angst. Sie lachte laut auf, Carsten schaute auf. Diese Sätze hören jetzt bitte auf. Warum lachst du? Fragte er. Punkt. Punkt. So leise, dass nur Rainer sie hörte, da sie etwas vom Bett entfernt standen, sagte sie. Nee, das hat sie nicht gemacht. Oh, Luna ist gut drauf heute. Wen du sie fragst, kann ich schon mal ein Kinderbett besorgen. Ich weiß, die sollten sich nicht vermehren, Luna, aber ich befürchte, sie tun das noch innerhalb dieses Buches. Doch, es tut mir leid. Ja, möchtest du ein bisschen rum? Okay. Darf ich bitte lesen und nicht du? Naja, er geht dann jedenfalls aus dem Zimmer, Stirn runzelt. Ja, und er geht dann zu Tinas Zimmer und klopft, aber es gibt keine Antwort. Und dann klopft er nochmal und wieder gibt keine Antwort. Also geht er dann langsam ins Zimmer und fragt dann, Tina? Und der Raum war fast ganz dunkel. Nur ein kleines Licht kam von oben, wo, wie er wusste, das Bett stand. Ein leises Ich bin kam von dort zurück. Oben angekommen stellte er fest, dass sie in einem schönen Kleid mitten auf dem Bett saß. Die Beine hatte sie abgewinkelt. Sie schaute ihn an. Er war überwältigt von ihrem Aussehen. Sie trug ein dunkelblaues Kleid. Doch anders als das sie zum Essen getragen hatte, ging es ihr nur bis zu den halb über die Oberschenkel. Oh, was ein Satz. Er geht dann auf sie zu, er trägt keine Schuhe und spürte etwas auf dem Teppich liegen. Oh Gott, ja. Sie hat Rosenblüten in verschiedenen Farben im Kreis um das Bett verteilt. Wieso wird denn das jetzt schon so dramatisch? Ein Geräusch ließ ihn aufsehen. Sie weinte, Punkt. Er hasste sich, Punkt. Ich hasse dich auch, Punkt. Er wusste, dass sie es nicht ertragen hatte, als er sie mit ihren Zieheltern gesehen hatte. Verdammte Axt, ja, das hätte man sich... Also, vielleicht hättest du einfach nicht weitergefuckt, als sie ins Zimmer gekommen ist. Vielleicht hättest du auch einfach gar nicht die Eltern gefuckt, als du darüber nachgedacht hast, dass du in sie verliebt bist. Ja, ist okay. Gut. Er ging schnell auf das Bett zu. Als er sich setzte, warf sie sich auf ihn. Okay. Sie warf ihn aufs Bett. Ich bin verstört. Sie schluchzte und hatte ihr Gesicht auf seine Brust gelegt. Er spürte, dass ihre Gegenwart ihn tief berührte. Und wieder wunderte er sich darüber. Plötzlich durchschlug es ihn. Plötzlich durchschlug es ihn wie einen Pfeil. Gut, okay. Konnte sie die eine sein? Ich möchte nur noch mal für alle, die für die es ein bisschen her ist jetzt der letzte Part. Also die kennen sich ja erst seit einem Tag, ne? Und er hat ein bisschen Padding gemacht bei ihr. Die hat versprochen, sie zu entjungfern. Und vorher hat er aber ihre Eltern gefickt. Gefuckt, meine ich. Und ja, er legt ihr dann die Hand auf den Kopf. Ach, das ist irgendwie ein verstörendes Bild. Naja, sie sieht ihn dann an mit verschmierter Schminke und... Bitte? Sie rutschte ein Stück höher und er legte seinen Arm... Luna! Ich weiß, dass das schwer zu ertragen ist, aber dann geh halt und leg dich da auf den Sessel. Ehrlich. Ja! Aber da kann ich ja nichts für. Nee. Ich hab das ja nicht geschrieben. Nee, hab ich nicht. Zum Glück. Ja, also sie rutscht ein Stückchen höher. Das... bitte was? Naja. Also, er verwirft dann den Gedanken, also den, dass sie die eine ist. Sie war schön und er war sich sicher, dass er sie liebte. Oh, deswegen hat er gerade ihre Eltern... Tut mir leid, ich muss das immer wieder sagen. Oh, nö. Nö. Nein. Nein. Oh, ja. Ich habe es verdorben, schluchzte sie. Er sah sie verwundert an. Sie hatte aufgehört zu weinen. So schnell geht das nicht bei uns. Ich meine ja nur. Hä? Sie hatte auf... Sehr kontraproduktiv, was du da machst, Luna. Sie hatte aufgehört zu weinen, Punkt. Doch sie schluchzte noch, Punkt. Ich weiß. Gut. Er fragt dann nach, was sie meint und sie schluckt dann und sieht ihn nicht an und sagt ihm dann, dass sie perfekt für ihn aussehen wollte. Aber sie konnte nicht aufhören zu weinen, als sie ihn und ihre Eltern gesehen hat. Seine Gefühle sprangen im Dreieck. Springst du auch gleich im Dreieck? Ich spring gleich im Dreieck, wenn du weiter so laut bist. Doch er versuchte ruhig zu sagen, du siehst perfekt aus. Boah, ist klar. Sie sah ihn an und sagte, du lügst. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, Punkt, dass ich niemals lüge, Punkt. Die Wahrheit war, dass es für ihn keine Rolle spielte, wie sie aussah. Sie war sie und das war alles, was er sah. Sie sah wunderschön aus, egal was sie machte. Sie sah ihn an. Fühlst du es denn nicht, sagte er. Sie schluchzte erneut. Entschuldige, ich weiß, dass du es auch fühlst. Hä? Wer sagt denn das jetzt? Sie sah ihn an. Also bin das nicht nur ich? Er schüttelte den Kopf. Er hatte seinen Entschluss gefasst. Punkt. Er küsste sie und sagte, Punkt, ich liebe dich. Punkt. Zeit für einen großen Schluck. Sie sah ihn mit großen Augen an. Punkt. Doch ohne zu zögern sagte sie, Punkt, ich liebe dich auch, Punkt. Sie drückte sich an ihn, Punkt. Sie lagen nebeneinander, eng, umschlungen und redeten, Punkt. Sie fragt ihn nach verschiedenen Dingen seines Lebens. Er hat doch vorhin, bevor er halt zu ihren Eltern gegangen ist und die gefuckt hat, wirklich ausschweifend über sein Leben gesprochen. Darüber, dass sein Vater immer seine Schwester bevorzugt hat und dass er sich immer durchkämpfen musste und in der Schule gemobbt wurde. Und die Mädchen, denen er sich damals getraut hat, seine Zuneigung zu zeigen, ihn dann bloßgestellt haben und dass ihm alle gesagt haben, er schafft es nicht, aber er hat es ja doch geschafft, bla bla bla. Also, denke, er hat genug erzählt, vielleicht sollte sie mal. Naja. Aber sie ist halt nicht der Hauptcharakter in der Geschichte oder halt auch gar kein Charakter, sondern nur eine. Wie auch immer. Ach, schön. Er fragt sie dann auch mal nach ihrem Leben. Das ist doch nett. Es vergehen dann einige Stunden, in denen sie sich umarmt halten und halt reden über Verschiedenes. Und dann nach einer Weile sagt Rainer ihr halt, dass er seit er 16 ist, sich Kinder wünscht. Als sie ihn ansah, sagte er: Ich weiß, das ist ungewöhnlich, so jung schon daran zu denken. Ja, Rainer ist mal wieder ganz special Snowflake. Und sie schüttelt dann den Kopf und sagt ihm aber nein, dass sie möchte auch schon ganz lange Kinder. Und jetzt versteht er, was die Caroline gemeint hat, als sie gesagt hat, dann kann sie schon mal ein Kinderbett besorgen. Es wird gelächelt und gelächelt und geküsst und gedacht, ach, ich bezweifle das. Ich denke, sagte er schließlich, dass unsere Liebe tiefer geht als bloße Anziehung. Ja, weil das eine halt nicht das andere ist, aber. Also, gut. Och nö. Sie hat ihren Kopf an seine Brust gelegt und wirkt schläfrig und sie sagt, ich fühle mich, als kenne ich dich länger, als ich am Leben bin. Oh Leute, also. Ich weiß nicht, ob ich im Krankenhaus weiterlesen kann, wenn ich da mit so viel Alkoholpegel eingeliefert werde, aber ich versuche mein Bestes. Aber die Katze kann ich dann nicht mitnehmen, also, ne? Wenn der gegen Ende nicht mehr dabei ist, dann wisst ihr warum. Wegen dem Rum. Oh Gott. Oh je, der Philosophielord kommt. Leute. Ich habe eine Theorie zu Gott und unserer Existenz, sagte er. Also viele Menschen glauben an einen Gott oder viele Götter. Richtig? Fragezeichen. Ich bin erfreut, dass er auch mal ein Fragezeichen benutzt bei Fragen. Und dann auch noch richtig. Sie nickte. Ich glaube, dass alles, was lebt, also Pflanzen, Tiere sowie auch Menschen, eine Seele haben. Punkt. Das glauben aber auch die Menschen, die an einen Gott glauben, sagte er. Er lachte und sagte. Er lachte und sagte, Punkt. Das ist aber das Einzige, was meine Theorie mit Gott gemeinsam hat. Ich glaube, wiederholte er, Punkt. Dass alles eine Seele hat, Punkt. Außerdem glaube ich, dass es zu jeder dieser Seelen eine zweite gibt. Punkt. Sozusagen also einen Teil, der zu ihr gehört. Punkt. Wie ein Gegenstück, etwas, das diese eine Seele vollkommen macht. Ich möchte nur noch mal erwähnen, auch wenn ich das so lese, es gibt nirgendwo ein Komma. Ja? Das ist mir wichtig. Die meisten von ihnen finden sich aber niemals. Punkt. Sie sehen an. Das finde ich aber traurig. Er nickte, ich auch. Manche dieser Seelen führen ein Leben nach dem anderen, aber sie finden niemals ihre andere Hälfte. Punkt. Sie schmiegte sich an ihn. Punkt. Du glaubst also, dass, wenn ein Leben endet, die Seele in einem neuen Leben, Wesen, geboren wird. Er lächelte. So könnte man es sagen. Punkt. Ich finde es nur traurig, mir vorzustellen, dass ein Teil von mir fehlt. Punkt. Sie hatte ihren Kopf wieder auf seiner Brust liegen. Ja, ich denke genauso. Natürlich denkt sie gleich wie er. Geht doch gar nicht anders. Ich denke genauso, aber ich glaube, dass unsere Suche ein Ende gefunden hat. Luna, weniger Lärm, mehr Rum. Also für mich. Ach, jetzt möchtest du unbedingt in die große Tüte. Die liegt da seit Stunden, du wolltest sie nicht, Luna. Jetzt musst du reinschlüpfen und Lärm machen, aber. Katzen, ey. Sie zögerte. Es ist, als würde alles stimmen, wen ich dich bei mir habe, sagte er. Ja, es ist das zweite Mal, ne, dass er sie bei sich hat. Ich weiß, was du meinst, sagte sie. Punkt. Ich fühle eine starke Anziehung. Als. Als würde sich mein ganzes Sein nach dir sehnen. Ja, der Mond wirft seinen Lichtschein ins Zimmer und erhellt den Raum. Sie scheint im weißen Mondlicht zu leuchten. Doch meine Mondkatze, du bist die Einzige, die im Mondlicht leuchtet, ne? Ich weiß. Ja. Schnurr, schnurr, schnurr. Ihre Augen waren so grün wie Smaragd. Und dann gucken sie sich ganz, ganz lange an. Das Licht wandert. Und das Licht wanderte und ihr Gesicht verschwand in der Dunkelheit. Wie lange haben die sich denn angeguckt, bitte? Also bis der Mond halt so gewandert ist, dass er nicht mehr vorm Fenster steht. Wir sollten schlafen, sagte er. Wir wollten doch, begann sie noch. Sie wusste schon, während sie sprach. Boah, dieser Satz, der geht über drei Zeilen. Ohne ein einziges Komma. Wir wollten doch, begann sie noch. Sie wusste schon, während sie sprach, dass es an diesem Abend nicht da zukommen würde. Es tut mir leid, sagte er. Punkt. Uff. Er spürte einen Kuss auf der Wange. Punkt. Sie flüsterte. Punkt. Ich verstehe es. Punkt. Sie legte ihren Kopf auf seinen Arm und er seine Wange an ihre. So schliefen sie ein. Verstörendes Bild. Lass uns schnell weitermachen. Kapitel 17. Liebe. Als sie dann aufwachen, scheint Rainer die Sonne ins Gesicht. Er ist erst verwirrt, wo er ist, und bewegt sich und spürt etwas Schweres auf der Brust, ja, weil ihr Kopf halt auf seiner Brust liegt, und es klopft dann an der Tür und er sagt dann, ja, bitte. Und Tina bewegt sich, wird von dem Klopfen aufgeweckt und dann kommt ein Mann ins Zimmer. Hä? Also er kommt ins Zimmer, aber die liegen ja oben, ne, auf dieser Galerie oder so, und er kommt dann die Treppe ein Stück hoch und sagt dann, das Frühstück ist angerichtet. Rainer fällt dann auf, dass das Kleid, das Tina anhatte, gar kein Kleid ist, sondern ein Negligé. Witzig, das hat er richtig geschrieben. Wieso? Sogar das E. Das hat er bestimmt kopiert aus dem Internet. Was glaubt ihr, wie lange hat es gedauert, bis er Negligé so geschrieben hat, dass Google erkannt hat, welches Wort er gesucht hat und ihm dann die richtige Version zeigen konnte? Das waren bestimmt Stunden. Bis der Mond weg war. Ja, also dieses Negligé, und der Mann sah sie begeistert an. Sie versuchte sich zu bedecken, doch es fiel ihr schwer, da sie nicht genug Stoff hatte und sie auf der Decke lagen. Ja, und Rainer springt dann auf und wirft ihr sein T-Shirt zu, das er sich ausgezogen hatte. Scheint alles sehr schnell zu gehen. Und dann stellt er sich vor den Mann und sagte, geh, wir kommen zum Essen, wen wir es für richtig halten. Der Mann starrt ihn dann wütend an. Und Rainer erkennt, dass er am Tag davor nicht mit im Aufenthaltsraum war, also ein neuer Angestellter, den er noch nicht kennt, so ungefähr in seinem Alter. Seit wann dürfen Angestellte eigentlich so die Tochter seines Chefs anstarren? Also in diesem Haushalt, ehrlich gesagt, scheint mir das nicht unbedingt unmöglich. Ja, der Mann scheint dann etwas sagen zu wollen, aber er schweigt dann und uff, und sagte dann, ich war es, der vor dir bei ihr lag. Rainer lachte und sagte, du warst nicht bei ihr gelegen. Okay. Du warst nicht bei ihr gelegen. Der Mann starrte ihn an. Aber Rainer sagte, Punkt, wen du bei ihr gelegen warst, hast du schlechte Arbeit geleistet. Und jetzt geh, oder ich werfe dich eigenhändig aus dem Zimmer. Und der Mann lässt sich erstmal davon nicht einschüchtern. Rainer knackt dann drohend mit den Knöcheln. Und sagt ihm dann, hier, ich bin Carolines persönlicher Gast. Und selbst wenn ich das nicht wäre, Männer wie dich kann ich nicht ausstehen. Junge, also ja, das ist ein Arsch, das werden wir noch mitbekommen, aber also der hat Tina nicht weniger lüstern angestarrt, als ein Rainer das getan hätte. Deshalb verstehe ich nicht ganz, was das Problem ist. Naja, aber als Rainer dann Caroline erwähnt, wird der Mann blass und dann dreht er sich auch um und sagt, entschuldigt sich dann, dass er es nicht gewusst hat und will dann gehen. Und Rainer sagt dann, warte, der Mann blieb stehen. Wenn ich noch einmal mitbekomme, dass du über Tina so etwas behauptest oder sie so anstarrst wie gerade. Punkt. Ich habe jahrelang Kampfsport gemacht. Du solltest deine Einstellung Frauen gegenüber ändern. Okay. Du solltest deine Einstellung Frauen gegenüber ändern. Du auch, Rainer. Du auch. Ja, damit verlässt der Mann dann endgültig den Raum und ja, Rainer setzt sich aufs Bett. Tina sagt aber nichts und er fragt dann, ob das stimmt, was der Mann gesagt hat, und sie antwortet aber nicht. Er saß an der Bettkante und hatte ihr den Rücken zugedreht. Punkt. Er ließ den Kopf hängen. Punkt. Rainer, mach mich nicht wieder sauer. Selbst wenn sie vorher mit ihm zusammen gewesen wäre, ginge dich das nichts an. Du hast verdammte Scheiße nochmal gestern ihre Eltern gefuckt. Halt die Fresse. Ehrlich. Sie umarmte ihn. Punkt. Nein, es stimmt nicht. Punkt. Er arbeitet erst seit kurzem für uns. Punkt. Aber er hat mich immer beobachtet und sieht mich an, wen er meint, ich sehe es nicht. Punkt. Rainer fühlte etwas, was er nicht erwartet hatte. Punkt. Er hasste den Mann dafür, wie er sie angesehen hatte. Naja, er steht auf und dann beschließen sie halt zum Essen zu gehen. Und natürlich zieht Tina sich erst um. Wobei, was rede ich da? So natürlich ist das irgendwie in dieser Geschichte auch nicht. Und beim Essen treffen sie dann Caroline an, Carsten nicht, der musste ins Büro. Und sie sagt dann, sie wird auch nicht hier sein heute, ja, aber nicht, weil sie arbeitet, ne, wissen wir ja schon. Nee, die Julia hat angerufen und gefragt, ob die beiden sich treffen. Rainer fragt dann, aber die Angestellten werden hier sein, schätze ich. Und dann gibt es ein Gespräch darüber, dass dieser Angestellte, der halt nach oben gekommen ist, dass das der Tim ist. Caroline lächelt dann und sagt, er ist hinter Tina her. Ich weiß, sagte Rainer. Punkt. Dessen Vermutung bestätigt war. Punkt. Caroline sah ihn an. Punkt. Hat es ein Problem gegeben? Punkt. Tina sah Rainer an und er schilderte kurz, was geschehen war. Punkt. Caroline schwieg eine Weile und fragte, willst du dich bei mir über ihn beschweren? Fragezeichen. Rainer schüttelte den Kopf und sagte nein. Punkt. Nö, gar nicht. Wozu auch? Aber wen so etwas noch einmal vorkommen sollte? Punkt. Er beendete den Satz nicht. Punkt. Doch eigentlich hat er das, steht ein Punkt hinter. Und das ist auch nicht selbstverständlich bei Rainers Sätzen. Caroline schien verstanden zu haben, was er sagen wollte, Punkt. Julia sah Rainer an und fragte, Punkt, magst du Saunas? Nee, weiß ich jetzt nichts von. Und Rainers Liebe muss auch sehr groß sein, wenn seine angebetete Seelenverwandte, sein Seelenbruchstück Tina jetzt plötzlich Julia heißt. Naja, und dann beschließen sie, in die Sauna zu gehen. Caroline macht sich vom Acker, hat aber Tim gesagt, dass er die Sauna vorbereiten soll. Ist bestimmt eine richtig gute Idee. Und sie kommt gegen Abend wieder. Hä? Tim ist der Einzige, der nicht hier im Haus wohnt. Und er hat uns zwar heute Morgen zusammen gesehen, aber er hatte sicher gedacht, dass wir uns noch nicht berühren konnten. Er hatte gestern frei, also weiß er es noch nicht. Hä? Was geht denn den Tim das an? Und warum? Wie kommt denn der Tim? Also ich meine, sie hat dein Negligé an, die haben im selben Bett aber... Okay, also wir sind hier praktisch im Hundepark, wer den Baum zuerst anpinkelt, also wer die Tina zuerst anfickt, der hat sein Revier markiert. Und danach sind die Besitzverhältnisse geklärt, aber solange noch nicht gefuckt wurde, steht noch alles offen, oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Schön. Naja, sie stellt dann fest, dass Tim Rainer hasst. Rainer erinnerte sich an den Blick des Mannes. Ich weiß. Punkt. Ich habe es in seinem Blick gesehen. Punkt. Ich will nicht, dass er mich... Was? Ich will, dass er mich nicht mehr anschaut, sagt sie. Punkt. Ich hoffe, er versteht, dass wir uns lieben. Punkt. Das geht ihm gar nichts an, den Tim. Der arbeitet nur da. Und er ist auch der Einzige, der halt nicht da im Haus wohnt. Also... Hä? Was soll denn das alles? Doch egal, dass er versteht, dass die sich lieben. Also wird er nicht, ich verstehe es auch nicht, aber... Rainer zögerte. Was sagen wir deinen Eltern? Ich denke, sie wissen es schon. Sie würden uns nicht nach nur einer Nacht alleine lassen, wenn sie es nicht wüssten. Entschuldige bitte, Tina. Du meinst so wie gestern, als deine Mutter dir den dir fremden Rainer hochgeschickt hat, als du nackt im Bad warst, mit Kondomen, um dich zu fucken? Meinst du sowas? Aber ja, du wirst schon recht haben. Ganz sicher hätten sie für heute eine Anstandsdame organisiert, wenn sie nicht bereits wüssten, dass ihr euch ganz, ganz tief liebt. Also so tief jetzt noch nicht, das kommt noch mit der Tiefe. Aber nun. Das meinte ich nicht. Sie nickte, ich weiß. Lass uns erst mal zusammen sein. Über das können wir später noch nachdenken. Ja. Also, okay. Sie gehen in der Umkleide, ziehen sich aus und als er in den Baderaum kam, stand Tim vor ihm. Punkt. Er sah ihn an und grinste spöttisch. Punkt. Was gibt es zu grinsen? Fragezeichen. Für dich nicht, sagte er. Also ich weiß jetzt nicht, wer ist, wer was sagt, wer spöttisch guckt, wer grinst. Wie auch immer. Aber Rainer stellt sich halt vor Tina und verbirgt Tina vor Tims Blicken und fragt dann, ob die Sauna fertig ist. Und sagt Rainer dem Tim, wenn du nicht möchtest, dass deine Augen blau werden, dann verschwindest du. Naja, die beiden wiegeln sich dann gegenseitig so ein bisschen auf. Rainer ist natürlich größer als Tim, ganz wichtig. Und Rainer greift dann hinter sich, sagt dann komm und Tina greift nach seinem Arm und dann, Tim schaute sie an. Punkt. Da du es nicht zu verstehen scheinst, sagte Rainer. Vielleicht verstehst du es so. Punkt. Er hob Tina am Hintern hoch. Punkt. Sie legte ihre Beine um ihn, als er sie küsste und an sich presste. Punkt. Er setzte sie wieder ab und sie ging im Voraus in die Sauna. Punkt. Tim schaute ihn mit tiefstem Hass an. Punkt. Wen du es jetzt noch nicht verstanden hast, wirst du es niemals verstehen. Punkt. Sie liebt mich und ich liebe sie, sagte er. Punkt. Nee, also du hast ja gerade geküsst und an dich gepresst. Das heißt ja nicht gleich, dass ihr euch liebt. Und auch wenn du das sagst, das klingt halt ziemlich dumm. Tim sah aus, als würde er ihn gleich schlagen. Hör zu, sagte Rainer. Ich werde es ignorieren, wie du sie ansiehst. Und ich werde auch nichts zu Caroline oder Carsten sagen. Punkt. Hast du schon? Aber wen du sie anfasst oder etwas gegen ihren Willen tust. Punkt. Was wirst du dann tun? Schrie Tim. Punkt. Es ist mir egal, was du glaubst, dass sie für dich empfinde, Punkt, sagte er, Punkt. Ich bin der Richtige für sie, Punkt. Rainer riss einmalig der Geduldsfaden. Das kann nicht sein. Der ist schon ziemlich oft gerissen und wieder verknotet worden. Da stimmt so nicht. Mit gefährlich ruhigem Ton sagte er, Punkt. Verschwinde, Punkt. Tim wollte ihn schlagen, Punkt. Doch Rainer wich ihm aus. Punkt. Versuchst du das nochmal, falte ich dich zusammen. In diesem Moment traf ihn ein Schlag gegen die Schläfe. Er kippte um. Er war nur ein... Stopp mal. Der Rainer jetzt. Guck mal. Der große Kampfsportler ist ausgewichen, musste dann angeben und ist halt getroffen worden. Tja. Und dann kippt er um. Jetzt stellt euch das mal vor. Der Rainer war so flatsch. Da ist doch ein Loch am Boden. Ja, er war nur einen kleinen Moment bewusstlos. Rainer musste das so schreiben, damit es zu der Situation kommen konnte, zu der es gleich kommt. Aber dass Rainer mal sagt, naja, er hat einen Schlag gegen die Schläfe bekommen und ist deswegen A, umgekippt und B, bewusstlos geworden. Okay, Kampfsportlord. Aber ja, es muss halt eine versuchte... kurze Triggerwarnung, Leute. Sexuelle Gewalt für alle, die das triggern sollte, packe ich in die Videobeschreibung die Stelle, an der es für euch weitergeht. Ja, er hört dann einen Schrei aus der Sauna und mit einem Satz war er auf den Beinen. Ich bezweifle das zutiefst, aber okay. Er stürmt dann in den Raum. Tina steht in einer Ecke und versucht, sich zu schützen. Tim steht mit heruntergelassener Hose vor ihr und hält sie fest. Rainer durchquert dann den Raum mit einem Satz, auch das bezweifle ich, und schlägt Tims Kopf gegen die Wand. Der sackt dann benommen zu Boden. Rainer packt ihn dann am Hals und schleift ihn aus dem Raum. Er wirft ihn auf den Gang und schließt die Tür und rennt dann zurück zu Tina. Die sitzt auf einer der Bänke, hat die Beine angezogen und den Kopf auf die Knie gelegt und weint. Er fragt dann, ob Tim sie berührt hat. Und sie schüttelt dann den Kopf, aber weint. Plötzlich wurde ihm etwas klar. Ich bin gleich wieder da, Punkt. Er ging zurück auf den Gang, doch Tim war schon weg. Und was ist ihm jetzt klar geworden? Verstehe ich nicht. Wird auch nicht mehr erklärt. Er geht zurück zu Tina und versucht, sie zu trösten. Sie weint und schien fertig mit den Nerven. Ja, keine Ahnung, wieso. Er wollte mich vergewaltigen, sagte sie. Und du warst auf dem Boden gelegen und hast dich nicht bewegt. Ich dachte, er hätte dich. Punkt. Er hat mich blöd erwischt. Punkt. Es tut mir leid, sagte er. Ich hätte ihn gleich aus dem Raum schmeißen müssen. Ja, und vielleicht hätten die Eltern ihn auch schon... Naja, sie weint, er küsst sie und versucht, sie durch seine Gegenwart zu trösten. Hält sie dicht an sich gedrückt, sie zittert und, was? Oh Gott. Okay. Wir hatten schon so einiges in dieser Geschichte. Diejenigen, die die Kapitel immer wieder verfolgen, wissen das. Weiß Gott, ja. Aber jetzt kommt für mich persönlich das größte Armutszeugnis in dieser Geschichte. was die Sichtweise des Schriftstellers auf Traumata anderer Leute und sexuelle Dinge betrifft. Also die Tina ist gerade fast vergewaltigt worden. Auch das hielt Rainer für notwendig zu schreiben, damit er seinen großen Heldenmoment bekommt, in der er die Jungfrau in Nöten rettet vor dem Schlimmsten, das ihr widerfahren kann. Sie weint, er tröstet sie. Und dann, nach einer Weile, sagte sie: Bitte mach es jetzt. Er sah sie an. Bist du sicher? Ja, bin ich. Er küsste sie. Sie setzte sich anders hin und öffnete ihre Beine. Wie kann ein Mensch, selbst wenn es ein Reiner ist, ernsthaft der Überzeugung sein oder in Betracht ziehen oder so schreiben, dass eine Frau, die gerade vor ein paar Minuten noch sexuelle Gewalt erfahren hat, ja, und ganz knapp einer Vergewaltigung entkommen ist und zudem noch befürchtet hat, dass ihr nun Geliebter, Liebe ihres Lebens in diesem Fall, Minimum gerade bewusstlos, verletzt ist, vielleicht rettungslos verletzt oder sogar tot. Also eine maximal traumatisierende Situation. Ein paar Minuten später, das Einzige, was sie im Kopf hat, ist, dass sie jetzt dann entjungfert wird. Was glaubt Rainer, tun solche Erlebnisse in der Psyche eines Menschen? Die existieren danach nicht weiter? Rainer erzählt in epischer Breite, dass er geweint hat in der Geschichte und sie hat ihn getröstet. Und er erzählt seine halbe Lebensgeschichte und wie schlimm alles war. Und das Schlimmste, was in dieser Geschichte passiert ist und so noch etwas viel, viel Schlimmeren hätte werden können, dass er beschreiben musste, nur damit er sie retten konnte. Ja, nur damit der Protagonist noch mehr Held ist in der Geschichte. Ja. In der Fortsetzung Auf den Wegen des Lebens ist Rainer übrigens noch einen Schritt weitergegangen. Ziemlich am Anfang ist Tina gerade am Baden und wird dann nichtsahnend von Tim angefasst. Und an dieser Stelle noch einmal für alle, die der Ansicht sind, ah, der Rainer hat das hier gar nicht verfasst. Das ist eine böse Unterstellung von Hatern, die dieses Buch geschrieben haben, um Rainer zu verunglimpfen. Lest meine Videobeschreibung. Dankeschön. Ja, es wird gestreichelt, es wird geküsst, gestreichelt, gestöhnt, gestreichelt, geküsst, Arme umeinander gelegt und sie senkt sich langsam auf ihn. Es wird dann festgestellt, dass sie ja gar kein Kondom haben und er fragt dann, ob sie es riskieren will und sie zögert dann. Und alles, was sie jetzt fragt, ist: Spüre ich dich anders, wen ich eins trage? Das war eigentlich nicht der Punkt. Es ging irgendwie darum, ohne Kondom wahrscheinlich schwanger zu werden. Aber ja, gut, alles klar. Und Rainer sagt dann: Wir kommen zurück zu meinem zweiten wirklich Tiefpunkt in Rainers Geschichte, den ich nicht müde werde zu betonen. Ich bin mir nicht sicher, ob du viel mehr als einen Schmerz spüren wirst. Ja, also wir sind immer noch bei, es wird safe wehtun, wenn er in sie eindringt. Geht ja gar nicht anders, weil sie noch Jungfrau ist. Das ist ja quasi wie Folter jetzt. Naja, und sie sagt dann, dass sie es ohne will. Und dann dringt er ein kleines Stück in sie ein und sie stöhnt und. Ich finde es wirklich ein bisschen belastend, dass das jetzt so kommt, 5 Minuten nachdem sie fast vergewaltigt worden ist. Er drang ein kleines Stück in sie ein und sie stöhnte. Dann ging es nicht weiter. Er drückte sie an sich und sagte: Jetzt wird es gleich wehtun. Das sorgt bei mir übrigens immer für völlige Entspannung beim Sex, ne? Wenn mir sowas gesagt wird. Sie klammerte sich fest an ihn. Mit einer Bewegung seines Bäckchens, ich erinnere mich an diese Passage von Mordahead. Mit einer Bewegung seines Bäckchens stieß er in sie und sie schrie vor Schmerz. Das ist übrigens das Ende des Kapitels. Was geht denn mit diesem Menschen? Ernsthaft? Das. Kapitel 18. Ihr Erster. Ja, willkommen zurück für alle, die der Triggerwarnung gefolgt sind. Rainer und Tina fugen jetzt. Er hat es gerade geschafft, in sie einzudringen und es hat wehgetan, weil das Jungfernhäutchen einer Frau ja bekanntlich so fest ist wie, ich weiß nicht, so ein Luftballon oder so. Und wahrscheinlich hat das beim Reißen auch so ein platzendes Geräusch gemacht, wie wenn man so einen Luftballon mit einer Nadel ansticht oder so. Oder meine Katze eine Kralle in so einen Luftballon bohrt, nicht wahr, Luna? Das war der Schock ihres Lebens. Ja, das machst du nicht nochmal. Schnurr, schnurr, schnurr. Ich lange nichts mehr gesagt. Ja, war es aber auch nicht wert, ne? Ich weiß. Was soll man dazu noch sagen, was der Reine da schreibt, ne? Ich weiß. Ja. Wollen wir weiterlesen? Haben wir es hinter uns? Okay? Danke, dass du uns Beistand leistest, Luna. Wir alle danken dir dafür. Tina stöhnte Punkt, Rainer fühlte sie Punkt. Ich glaube, Rainer fühlt sich gerade ganz doll beim Schreiben, ständig. Sie zu fühlen war anders als alles, was er bisher gespürt hatte, Punkt. Sie fühlte sich. Bitte? Och, ist doch nicht sein Ernst. Sie fühlte sich Rainer an. Also mit II ganz wichtig, ne? Sie fühlte sich Rainer an. Punkt. Anders als Julia oder Caroline, die sind nicht mehr rein, weil sie schon gefuckt haben oder was? Wie fühlt sich denn eine Frau Rainer an? Hat sie sich vorher mit Chlorbleiche die Wotze gesäubert von innen oder. Erschließt sich mir nicht. Nachdem sie den ersten Schmerz von seinem ersten Eindringen überwunden hatte und er aus ihr herausglitt, stöhnte sie vor Schmerz auf. Bestimmt nicht mit Rainer. Er wollte ihr nicht mehr Schmerzen zufügen, als es sein musste. Der musste gar nix. Nix. So sagte er nach seinem kurzen Eindringen und als sie ihn in sich gespürt hatte, dass sie sich kurz ausruhen sollte. Ein Drei-Zeilen-Satz. Wie soll man da noch mitkommen? Naja, sie setzt sich daneben ihn und ist erschrocken, weil sie nicht gewusst hat, dass, wenn sie zur Frau gemacht wurde, sie blutete würde. Okay. Also hatten sie doch keinen Sexualkundeunterricht an der Schule? Diese Vermutung wechselt ja immer mal wieder. Und Rainer, die war übrigens schon vorher eine Frau. Ich dachte, das hätten wir mittlerweile klargestellt. Ja, sie ist dann erschrocken, dass sein Unterleib blutig ist und dann merkt, dass es von ihr kommt. Das alles war jetzt ein paar Stunden her. Was? Ich glaube mal, sie sollte eine Pause machen und also nach dem ersten Eindringen und jetzt sitzen die da ein paar Stunden? Aber nach dem, was zuvor passiert war, was ich jetzt nicht wiederholen möchte, weil die Triggerwarnung dann umsonst war, da konnte man nicht ein paar Stunden warten. Oder einen Tag. Oder 3. Oder eine Woche. Oder wie auch immer lange sie braucht, um das zu verarbeiten. Nee, das geht natürlich nicht. What the fuck? Als sie den Schmerz nicht mehr so stark spürte, sagte sie, da sie ihn nochmal spüren wollte, aber dieses Mal länger. Er hatte sie gewarnt, da es noch immer schmerzen konnte, auch wenn es nicht mehr so stark wäre, mit EH, wie beim ersten Mal. Punkt. Nun ja. Also, er ist wieder in ihr. Ja, weiß halt, dass sie sich anders anfühlen wird als Caroline oder Julia. Aber. Sie fühlte sich nicht nur anders an, sondern er spürte sie auch anders. Sie fühlte sich enger an und er konnte es nur als Rainer bezeichnen. Gut, danke, dass wir wenigstens eine Erklärung dafür bekommen, was mit Rain gemeint ist. So traurig, ne? So, so traurig. Ja, bei manchen Stößen hat sie halt immer noch Schmerzen, aber da er zärtlich war, warum jetzt erst? Und vorsichtig in sie eindrang und herausglitt, war es nicht Aal, wieder Aal, zu schlimm, wie sie ihm sagte. Er vermutete aber, dass sie sich für ihn zusammennahm. Punkt. Sie war ein starkes Mädchen. Punkt. Wen man bedachte, dass sie gerade um ein Haar vergewaltigt worden wäre. Punkt. Okay. Also sie kommen zu einem gleichmäßigen Rhythmus, weil er mal gelesen hat, dass Frauen leichter einen Orgasmus bekommen, wenn sie gleichmäßig stimuliert werden und nicht langsamer oder schneller. Auch wenn es für den Mann intensiver war, wenn er schneller wurde. Doch es ging ja nicht um ihn, sondern um sie. Das wäre mir neu. Der langsame Rhythmus hatte noch andere angenehme Effekte auf sie beide. So konnte Rainer sich beispielsweise lange Zeit lassen und seine Erregung langsam steigern, während er sie fortwährend stimulierte. Punkt. Durch Küsse und mit den Händen noch zusätzlich erregen konnte. Punkt. Sie hatte weniger Schmerzen und der angenehmste Effekt. Punkt. Sie hatten die Zeit, es zu genießen. den anderen auf die wohl angenehmste Weise zu spüren, die es gab. Punkt. Ja, Tina stöhnt ab und zu, er selbst gibt nur wenig Laute von sich und genießt es, einfach mal zu stoßen, ohne sich von Geschwindigkeit oder anderen Sachen antreiben zu lassen. Alles in allem war er zufrieden. Er vermutet dann, dass sie sich eine halbe Stunde ungefähr geliebt haben inzwischen. Und er kann natürlich diesen Rhythmus auch noch länger halten, weil seine Erregung auf einem gleichbleibenden Niveau, NIVO, blieb. Aber ihre Erregung hat sich gesteigert, weil er sie halt auch immer wieder küsst und die Brüste massiert oder mit der Zunge an den Brustwarzen spielt oder saugt und spannt sich dann an. Und er bemüht sich dann nicht stärker zuzustoßen, weil er sie nicht durch Schmerz ablenken will. What? Ja, es wird sich selbst gestreichelt, es wird geküsst, es wird gesaugt, es wird gestöhnt und dann kommt es ihr. Er macht dann aber noch ein bisschen weiter und fragt, willst du, dass ich weitermache? er hatte seinen langsamen Rhythmus beibehalten, obwohl sein ganzer Körper sich darüber zu ärgern schien. Dein Körper sollte sich mal ärgern über die Mengen an Zuckerplörre und ungesundem Zeug, was du in ihn reinsteckst, Rainer. Naja, und sie sagt dann, wen du willst, mach weiter. Und er lächelt dann und fragt dann, du weißt, dass es dir wahrscheinlich dieses Mal schneller kommt. Und sie küsst ihn dann und sagt, wen ich könnte, würde ich dich nie wieder aus mir herauslassen. Er lächelte, Punkt. Seine Zuneigung für sie und die Lust, er durch sie verspürte, versuchte er in einen einzigen Kuss auszudrücken. Wie wir wissen, ist Rainer ja ein Kommunikationsgenie. Ne? Ja. Und ein guter Küsser, wie er uns selbst mitgeteilt hat, da muss es stimmen. Es wird gestöhnt, es wird mit der Zunge abgetastet, es wird Erregung gehalten, geklammert und gezittert. Was ist das denn so? Oh. Warum kann es nicht einfach dabei belassen werden, was wohin? Können die nicht einfach anzeigen und dann war's das? Ja, es ist nämlich so, dass Tim in der Tür steht und wahrscheinlich schon die ganze Zeit zuguckt. Er musste ihnen schon lange zugesehen haben, denn er war bleich. Rainer, der nun die Nase voll von ihm hatte, sagte zu Tina, sieh mal da. Klar. Ich weise auch immer das fast Opfer von Vergewaltigung und das Opfer von sexueller Nötigung darauf hin, wo ihr beinahe Vergewaltiger steht, mit sieh mal da. Passt schon. Ist ja fast nichts los, ne? Ja, sie hat sich tief über Rainer gebeugt und stöhnt und kommt dann in dem Augenblick so stark, dass sie über Rainer spritzt. Und dann erst guckt sie erschöpft zu Tim. Rainer sah ihn an und sagte, du könntest sie nie so lieben, dass sie dich so sehr begehrt. Im Moment braucht sie mich. Aber wen du noch hier bist, wen wir fertig sind, werde ich dich fertig machen. Und dich der Polizei wegen versuchter Vergewaltigung übergeben. Rainer, du bist eklig und widerwärtig und abstoßend und ich verachte dich zutiefst. Ich würde es auch in 95 Thesen an deine Scheune schlagen, aber da wohnst du ja nicht mehr lange. Ja, Tim verschwindet dann auch. Also, er geht jetzt und dann wird er halt nicht angezeigt wegen versuchter Vergewaltigung. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Was zur Hölle? Naja, Tina atmet schwer und Rainer sagt ihr dann, wir sollten langsam aufhören, sonst bekommst du keine Luft mehr. keine Lust mehr. Das wäre eigentlich realistischer gewesen, vom Satz her. Aber sie stöhnt dann und sagt dann, nein, sie will nicht aufhören. Und dann kommt sie auch gleich darauf ein drittes Mal und er dann auch und es wird gespritzt, vermutlich von beiden. Er küsste sie und ihre Augen öffneten sich weit, Punkt, in denen er ihre Gefühle für ihn sehen konnte, Punkt. Ja. Nun ja. Sie stöhnte, als sie ihn kommen spürte. Lächelnd wiehl ihm ein, da sie das noch nie gespürt haben konnte. Wes war eine sehr intensive Reaktion. Wes? Ach so, es war. Ja, schön. Aber da steht halt Wes war. Wes war eine sehr intensive Reaktion. Ja. Sie spüren dann den Orgasmus des anderen und es wird geatmet und im Rausch der Lust versunken. Und immer noch geatmet, es ist beruhigend. Erregung lässt nach, sie soll herausgleiten und wimmert dann, als sie das spürt. Aber er kann ohne weitere Widerstände ihrerseits herausgleiten. Und Der Pansy heißt, ist dann halt ganz schlaff und er fragt dann, ob es ihr gefallen hat. Und sie sagt dann, ja, sie fand es sehr schön. Und dann stellen sie fest, dass sie sich halt duschen sollten. Und, oh je, jetzt kommt vielleicht was mit Zahlen. Er hob sie hoch und sie sagte, Punkt, ich kann laufen, Punkt. Er lächelte und sagte, Punkt, ich trage dich gerne, Punkt. Er ging mit ihr auf dem Arm aus der Sauna und in den daneben liegenden Duschraum, Punkt. Er setzte sie ab, Punkt. Sie stand wackelig auf ihren Beinen, Punkt. Grinsend sagte er, Punkt, ist nicht so einfach, eine Stunde so zu sitzen, was, Punkt. Sie sah ihn mit großen Augen an, Punkt. Eine Stunde, keuchte sie. Woher weißt du? Er zeigte auf seinen Arm. Die habe ich mir gestern von deiner Mutter geben lassen. Er zeigte darauf und sagte, deine Mutter ist circa um 10 gegangen. Und als wir in der Sauna waren, war 11. Jetzt ist es 12:30. Aber das waren doch dann 1,5 Stunden. Er schüttelte den Kopf und sagte, ich habe die Zeit davor weggerechnet. Um 11 waren wir zum ersten Mal zusammen. Das war der Moment, in dem ich angefangen habe, dir deinen ersten schönen Moment zu schenken. Wir waren danach 1/2 Stunde zusammengesessen. Das ist vorhin anders beschrieben worden. Da saßen sie da stundenlang. Er stellte eine Dusche an. Ah gut, das mit den Zahlen ist zu Ende. Das ist beruhigend. Ja. Bei dieser Erklärung mit den Zeiten klang irgendwie ein bisschen wie eine Szene aus Detektiv Conan, oder? Das ist der Täter, weil das Verbrechen ist gar nicht um die und die Uhrzeit gewesen, sondern eine Stunde vorher, aber uns wurde weisgemacht, dass es 2 Stunden danach passiert. Mit dem Trick. Mit dem erkläre ich euch jetzt. Na je. Naja, sie duschen dann und dann legen sie sich ins Bett und kuscheln und genießen einfach den Tag zu zweit und sie sind natürlich nicht angezogen und sie versucht immer wieder ihn zu erregen, damit er sie will, aber, also er will sie auch, aber er wollte ihr nicht wieder Schmerzen bereiten. Er wollte, dass sie sich erstmal etwas erholte. Sie hatte gerade erst die Lust an Sex gefunden. Es war nur normal, dass sie mehr wollte. Die Gefühle, die sie füreinander empfanden, machte es ihnen nur noch schwerer. Er lächelte über ihr unbeholfenen Versuche. Nach einer Stunde gab er ihrer Begierde nach und begann seine Hand über sie wandern zu lassen. Sie fragt dann, ob er es ihr nochmal mit dem Mund macht und dann sagt er ihr, du darfst nie zögern, mir zu sagen, was du möchtest. Nur so kann ich dir nämlich auch die Gelüste, die du hast, versuchen zu erfüllen. Sie wurde rot. Er küsste sie. Du brauchst dich nicht zu schämen. Punkt. Scham kann dafür sorgen, dass du dir Sorgen machst, was deine Lust schmälern kann. Ich würde dir aber gerne auch etwas vorschlagen, wie du Lust hast. Ah ja, er möchte ihr eine neue Stellung zeigen. Möchtet ihr raten, welche? Rainers Lieblingsstellung? Na? Tja, ja. Die 6-9er. Ja, also, er erklärt ihr dann die 69. Da liegst du doch so auf mir, dass ich dein Glied in den Mund nehmen kann, aber du meine Wotze auch, verstehst du? Ja, aber er sagt ihr dann, dass sie auf ihm liegen wird, was ich wirklich für eine gute Idee halte, dass er nicht auf ihr liegt. Das Buch ist noch nicht zu Ende, wir brauchen jetzt keine Toten. Das wird jetzt nicht sonderlich weiter erklärt, sie machen das halt. Und ich weiß nicht, ob Rainer dann einfach schon fertig war bei sich und dann gar keine Lust wortwörtlich mehr hatte, diese Szene zu beschreiben und es einfach vergessen hat und irgendwann später das Kapitel fertig geschrieben hat, weil sie beginnen sich zu streicheln oder mit dem Mund zu verwöhnen, Punkt. Später am Abend klopft es an der Tür, Punkt. Ja, okay, alles klar. Das war die kürzeste Sexszene, der es keinen Sex gab, die Rainer uns je vorgesetzt hat. Ja, aber als es ein Abend ist, da hocken sie natürlich auch schon wieder aufeinander. Tina sitzt nämlich auf Rainer. Caroline kam die Treppe herauf. Also, es ist einfach so, dass es klopft und Tina sagt, herein. Oder sie stöhnt es. Und dann kommt Caroline halt einfach die Treppe rauf und lächelt, als sie sieht, was die beiden machen. Wie es aussieht, habt ihr euch gefunden, sagte sie lächelnd. Kommt bitte, wenn ihr fertig seid, in den Salon. Ja. Alles klar. Ja, und dann geht die Caroline wieder und sie können weiter ihre Zeit ungestört genießen. Und das ist das Ende dieses Kapitels.